Trap, Freezy Trap, Arcus, Black Script, check it out, check it out, check it out, check it out, okay, check it out, Mann, sag, du weißt, dass du dich blamierst. Bleib im Takt, und wenn du das nicht kapierst, dann tut's mir leid für dich, ich suche ein Vibe für dich. Du bist jetzt schwul, ach du bist so blöd zum Scheißen, Bitch. Und ja, ich geb zu, ich hab nen weichen Kern, doch meine Stimme ist so hart, als ob sie aus Eisen wär. Ich bleib der Straße treu und rappe für die Kids. Du bist ne Tunte und weißt, ich schreib ne Hits. Okay, check, das ist ein neuer Anfang auf Rap. Was willst du sein? Du kannst ja nicht step aus dem Rap. Und ihr seht wie Leichen aus, hab keine Ahnung, wie Kinder in einem Waisenhaus. Wir haben die Schnauze voll von Österreich, wir reisen aus. Wir sind die Hater, egal, wir scheißen drauf. Wir bringen aus dem Rap ganz nach vorne und lehn nicht zurück. Und da hört auf Style, Junge, wir gehen nicht zurück. Aus dem Rap, Hip-Hop auf deutscher Sprache. Ich scheiß auf die Hater, ich wollt wie Sklave. Das ist kein normaler Shit, das ist aus dem Rap-Sache. Du verstehst diesen Style nicht, ich baue Rap-Kacke. Ich rappe mein Shit, bis keiner mehr steht. Du willst jetzt auch rappen, doch deine Rhymes fehlen. Aus dem Rap, Hip-Hop auf deutscher Sprache. Scheiß auf die Hater, ich wollt wie Sklave. Check it out now.